Sonntags in den 70er Jahren. Mutter hatte Sekkediner Gulasch gekocht oder Thüringer Klöße mit Schweinefleisch oder Eisbein mit Sauerkraut oder Steak mit Pommes frites, was der Konsumfleischer am Freitag so hergegeben hat. Dann schlug die Stunde unseres Vaters. Er verließ den Tisch, ging in die Küche, wir mussten sitzen bleiben. Mutter verdrehte die Augen, meine Schwester sagte, ich will nur eine kleine Portion, aber gegessen werden musste es immer. Das Eisessen am Sonntagmittag war eigentlich der Höhepunkt des gesamten Wochenendes. Also es war so, mein Vater nahm den Teewagen, der eigentlich nur für das Eisessen genommen wurde, und nahm das Eis herunter, was er so zu einzelnen Portionen aufteilte. Und jeder musste ein Stückchen davon nehmen und sagen, ist das lecker. Und mein Vater war richtig froh, wenn er sah, dass wir uns alle freuten. Eiszeit. Die Geschichte der Eiscreme-Produktion in der DDR. Feature von Annette Gröschner. Ice cream, you scream, if the bottom on ice cream rock. Baby roll. Now ice cream, you scream, if the bottom on ice cream rock. Rock me, baby roll. Eigentlich war unser Vater Leiter der Abteilung Kältetechnologie im Forschungsinstitut für Kühl- und Gefrierwirtschaft in Magdeburg. Aber das klang nicht besonders interessant. Eisforscher hörte sich besser an. Ein bisschen wie Abenteuer in Grönland oder am Südpol. Unser Vater legte großen Wert darauf, dass wir nur das Eis aßen, das er für wissenschaftlich einwandfrei befunden hatte. Streicheis von der Eisbude gehörte nicht dazu. Und in den besseren Zeiten der DDR auch kein Eis mit Pflanzenfett. Da waren seiner Meinung nach Bakterien drin. Da fehlte der Luftaufschlag. Da würden wir nur krank von werden. Dann ist meine Freundin in so ein Neubaugebiet gezogen und war dann auch so ein Kind, was immer mit der Straßenbahn fuhr. Und dann sind wir beide, da waren wir beide 12, 13, immer in die Kokospalme gegangen und haben heimlich, also ich, für mich war das ja heimlich, für eine Mark dieses Pinguineis gekauft in der Kokospalme und haben das gegessen. Und Wettbewerb war immer dieses Eis in der Kokospalme kaufen und das musste dann bis zum Stadt Prag aufgegessen sein. Und ich habe immer gewonnen. Meine Freundin, die hatte da immer noch 3/4 drin. Ja, und das war für mich so, das habe ich dann irgendwann mal meinem Vater erzählt und hat er ganz böse reagiert. Das sind unsere Feinde und das ist Eis mit Pflanzenfett und das ist was ganz Ekliges. Und also das war richtig verpönt und da habe ich also wirklich so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, immer dieses Eis zu essen. Ich habe das jede Woche gemacht. Das sah so eigentlich so widerlich aus und es hat auch widerlich geschmeckt, aber für mich war das irgendwie so ein Reiz, verbotenes Eis zu essen. Schokoladeneis, Schokoladeneis, hui, Schokoladeneis, oh, oh, oh, Schokoladeneis. Die industrielle Speiseeisproduktion in Deutschland gab es schon seit 1925. Großes Vorbild war Amerika, wo Ice Cream schon zu einem alltäglichen Nahrungsmittel für die Bevölkerung geworden war. In Deutschland nahmen die Rahmeiswerke Schlesien in Breslau ihre Produktion auf. Die Technologie war noch wenig ausgefeilt und das Eis musste sofort nach dem Kauf verzehrt werden, denn einen Eisschrank besaß fast niemand. Im Zweiten Weltkrieg war an Eis kaum zu denken. Aber schon 1945 fingen die ersten Konditoren wieder an, Speiseeis zu produzieren. Damals begann die Karriere meines Vaters als Eisesser. 1945, als ich in Erfurt wohnte, machte ganz in unserer Nähe ein Bäckermeister auf Zucker- und Buttermarken einen Speiseeisverkauf, wo die Leute schon Stunden vorher Schlange standen, alle mit kleinen Töpfchen und mit Buttermarken und Zuckermarken in der Hand und kriegten dann jeder 100 bis 200 Gramm Speiseeis produziert auf einer alten Bäckerei-Speiseeismaschine, die er noch hatte und die er dann mit den Zutaten machte, die er noch kannte vom Vormkrieg und die er praktisch dann beschafft hatte. Das heißt, man kann sagen, also kaum nach dem Zusammenbruch fing schon wieder mit dem Backen von Brot und Kuchen, auch in einigen Kreisen, die Speiseeisproduktion wieder an. Produziert wurde nach der seit 1931 gültigen Speiseeisverordnung. Sie machte einen Unterschied zwischen Speiseeis und Eiscreme. Speiseeis wurde gewerblich hergestellt, in Konditoreien, Restaurants und Eisdielen. Eiscreme dagegen industriell, anfangs auch noch von privaten Produzenten. Beste Beispiel ist der damalige Vorstandsmitglied unserer Erzeugnisgruppe, Herr Meier in Leipzig, bekannt als Eismeier, der mit so einem Bäckereibetrieb, den er von seinem Vater geerbt hat, der 1947 anfing, dann mit dem Bauchladen durch Leipzig zog mit seiner Frau und dann in einem Altgrundstück einer anderen Lebensmittelindustrie, das er aufkaufte als Privatmann. Damals gab es ja sehr viele Privatbetriebe in den 50er Jahren, die dann später KG-Betriebe wurden, die ja eigentlich in manchen Branchen die Vormachtstellung in manchen Bereichen erreichten, fing also mit Eis dort in Leipzig an zu produzieren und produzierte also schon in 50er Jahren etwa 1000 Tonnen. Bekannte Meyersche Stieleis war ja überall bekannt. Und zwar hieß es damals, suchen Schichtarbeiter für Nachtschicht, die Eis herstellen. Und da ich eben wegen meines Sohnes zu Hause gewesen bin, der war damals 2 Jahre, da hat mich das gereizt mit meiner Freundin und da sind wir hingefahren und haben festgestellt, dass in diesem Betrieb ein eigener Kindergarten war und wir unsere Kinder mitbringen konnten. Und da hat man uns dazu überredet, gleich Schichtarbeit zu machen, also Früh- und Spätschicht. Und so bin ich bei Eismeier gelandet, also 65 war das. Und habe dort begonnen für 1,46 Mark die Stunde. Und da haben wir immer gesagt, jedes Mal am Monatsende, wenn wir dann unser Geld gekriegt haben, haben wir immer gesagt, also wenn wir keine 320 Mark im Monat bekommen, dann hören wir auf, dann bleiben wir nicht da. Margot Sido hat von 1965 bis 1994 in Leipzig bei Eismeier gearbeitet. Ein ausgesprochener Familienbetrieb. Man arbeitete nicht nur, man feierte auch gemeinsam. So, jedenfalls haben wir sehr schöne Sachen gemacht. Wir haben dann auch Pückler-Eis hergestellt und das schöne Otello, das sagt man mal, die Leichenfinger und so. Und eben alles sehr, sehr primitiv, wie wir eben angefangen haben. Jedes Stück Eis, jedes Eis mit der Hand gerollert und man sich das eben so vorausmalt. Und jeden Löffel, jeden Holzlöffel mit der Hand reingesteckt. Und die Schokolade selber gerührt, der Überzug, der dann ringsrum kam. Schoko, Schoko, Schoko, Mokka, Mokka, Mokka, Eis. Auch Hans-Dieter Werther aus Nordhausen gehörte zu den privaten Eiscreme-Herstellern. Er hat sein ganzes bisheriges Leben auf dem Betriebsgelände seiner Familie verbracht. Auch noch, als der Betrieb längst volkseigen war. Das bekannteste Produkt der Firma war eigentlich der Kräuterlikör Harzer Hexenbesen. Aber mit der Schnapskontingentierung in der Nachkriegszeit musste der Betrieb seine Produktion umstellen und alkoholfreie Getränke produzieren, die mit so eingängigen Werbesprüchen vertrieben wurden wie: Fährst du Auto? Treibst du Sport? Hüges Citrula erfrischt dich an jedem Ort. 1960 war dann ein Schnittpunkt wieder. In der DDR wurde der Staat in solche Privatunternehmen und auch Familienunternehmen, wie das unsere war, hineingenommen. Und zwar in der Form einer Kommanditgesellschaft, also als KG. Da fungierte die Deutsche Investitionsbank als Kommanditist. Und mein Onkel und ich waren also die Komplementäre. Und mit dieser Aufnahme der staatlichen Beteiligung, mit den dem Unternehmen zufließenden Mitteln, bauten wir eine Eiscreme-Produktion auf. Das war also die Geburtsstunde vom Hexenkuss und vom Hexenbesen, Hexensplitter und der Hexenkerze und später Hexenbecher hier im Nordhäuser Betrieb. Da habe ich mich dann mal, um das mir anzugucken, als Kraftfahrer in eine Eisfabrik einschleusen lassen, habe ich mir das angeguckt und daraus ist die Sache entstanden. Und dann habe ich sehr viel gemacht mit meinen Mitarbeiterinnen, besonders die Mitarbeiterinnen vor Ort, waren ja nun auch erfahrene Hausfrauen, sodass also von dort mancher Tipp kam. Und so war das also ein Vorgeben und ein Nacharbeiten, Abrunden solcher Rezepturen in der Produktion. Es war also Forschung und Entwicklung in der Produktion, im laufenden Betrieb. Bis Ende der 60er Jahre wurden noch viele Produktionsschritte in Handarbeit gemacht, denn es gab nur wenige Maschinen. Und die, die es bereits gab, waren technisch noch nicht ausgereift. Das war zunächst ganz einfach. Es wurde ein Mix hergestellt. Dieser Mix wurde in Formen gefüllt und diese Formen wurden in eine gebraucht gekaufte Sohlekühlbahn eingesetzt. Eine Schablone aufgesetzt und Stiele reingesetzt und die mit eingefroren. An diesen Stielen wurde dieses Eis herausgezogen. So, und wie gesagt, wir haben dann zunächst einmal ein Vanille-Eiscreme mit Schokoüberzug hergestellt. Das Eis, was aus diesen Formen herauskam, wurde in Schokoüberzug getaucht und dann anfangs per Hand verpackt in entsprechende Zuschnitte und später mit einer Schokoladenverpackungsmaschine aus Wernigerode wurden dann die ersten Verpackungsversuche gemacht. Das sah dann so aus, dass diese Maschine eingerichtet wurde und lief, und wenn man den Rücken drehte, schwuppdiwupp, hatten die eingefuchsten Arbeitskräfte wieder Handarbeit betrieben, weil die Maschine angeblich nicht ging und sie mit per Hand viel schneller waren als diese dämliche Maschine. Schoko, Schoko, Schoko, Schoko, Mokka, Eis. Anfang der 70er Jahre wurden in der DDR fast über Nacht alle Kommanditgesellschaften aufgelöst und in volkseigene Betriebe umgewandelt. Angeblich, so hieß es in einer Rede des Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, Manfred Gerlach, hatten Komplementäre und Inhaber von Privatbetrieben selbst darum gebeten, ihre Anteile an den Staat zu verkaufen, um die sozialistischen Produktionsverhältnisse weiterzuentwickeln. Hans-Dieter Werther hatte, wie die meisten seiner Kollegen, nicht um Verstaatlichung gebeten. Damit wurde der Mittelstand im produzierenden Gewerbe zerstört. Wir haben uns zwar am Anfang noch eingebildet, weil wir ja in der Regel waren die ehemaligen Komplementäre dann Direktoren dieser verstaatlichten Betriebe und ihr Anteil wurde ja offiziell abgekauft vom Staat. Kam auf ein Sperrkonto und je nach Familienstand wurde also jedes Jahr eine bestimmte Summe ausgezahlt. Wir hatten uns da einen Spaß draus gemacht, dass wir uns am ersten Werktag des Jahres, wir ehemaligen Komplementäre, dann bei der Kreissparkasse trafen und unseren Anteil, unsere Rate abholten und ein paar auszahlen ließen. Es war nicht viel, aber der Anteil wurde natürlich auch in keiner Weise, wurde da also irgendwie der Firmenwert berücksichtigt, sondern es war also einfach nur der zu Buche stehende Kapitalanteil, der auf ein Sperrkonto kam, mit 1% verzinst. 1972 begann auch die Eiscreme-Ära unserer Familie. Das Forschungsinstitut, in dem mein Vater arbeitete, musste von heute auf morgen alle anderen Forschungsarbeiten quasi auf Eis legen und sich nur noch mit dem Thema Eiscreme beschäftigen. 1972 kriegte unser Kombinat Kühl- und Lagerwirtschaft die Aufgabe, die Eiscreme-Industrie der DDR zu leiten. Und es musste wie bei allen anderen Industriebereichen eine Erzeugnisgruppe gegründet werden, die die fachliche Leitung der Eiscreme-Industrie übernehmen sollte. Und diese Erzeugnisgruppe wurde innerhalb eines halben Jahres von unserem Institut für Kühl- und Gefrierwirtschaft, was das wissenschaftliche Zentrum der Kühl- und Lagerwirtschaft war, ins Leben gerufen. Das fing so an, dass wir alle Eiscreme-Betriebe persönlich aufgesucht haben und die praktisch überredet haben, dieser Vereinigung beizutreten. Es gab anfangs viele Schwierigkeiten, weil die Betriebe regional zugeordnet waren und viele kleine Eiskönige in den einzelnen Territorien diese Vormachtstellung in keiner Weise aufgeben wollten. In der Eis, das schmeckt mir noch immer. Die Forschungsgruppe musste Rezepturen entwickeln, Verpackungen den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen und die Eiscremeproduktion der Rohstofflage der DDR angleichen. Das hieß, es konnten nicht alle Zutaten verwendet werden, die international üblich waren. Trotzdem sollte natürlich der Weltstandard mit berücksichtigt werden. Einen internationalen Austausch jedoch gab es seit Beginn der 70er Jahre nur noch mit sozialistischen Ländern. Nach Westen hin war die DDR-Eiscreme-Produktion abgeschottet. Trotzdem entwickelte das Forschungsinstitut Standards, die sich nicht wesentlich von den DIN-Normen der Bundesrepublik unterschieden. In sogenannten sensorischen Qualitätsprüfungen, im Volksmund auch Verkostung genannt, wurden bestimmte Gütevorschriften für die einzelnen Erzeugnisse entwickelt. Ingrid Selmer war damals Ingenieurin in der Forschungsgruppe Eiscreme. Es werden die 4 Punkte bewertet: Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack. Wobei speziell jetzt beim Eis, wenn wir nur vom Eis reden, die Konsistenz sehr wichtig ist. Da kommt es jetzt an sich nie auf den Geruch an, da das Produkt sowieso gefroren ist, werden wenig Geruchstoffe freigesetzt, sodass an sich die Hauptargumente in der Konsistenz liegen und im Geschmack. Es gab aber nicht nur für die Eiserzeugnisse bestimmte Richtlinien, sondern zum Beispiel auch für den Raum, in dem die sensorische Prüfung stattfinden sollte. Er muss erstmal hell sein, damit man richtig gucken kann. Dann muss er geruchsneutral sein, das heißt, man darf also an sich nicht im Labor zum Beispiel verkosten, weil ja dort immer es nach irgendwas, nach Chemie stinkt. Und dann muss er eine gleichmäßige Temperatur haben, man sagt so um die 20 Grad. Und es muss genügend Platz sein für jeden Verkoster, dass er sich frei bewegen kann und dass er nicht sozusagen, dass er sein eigenes Urteil unabhängig von anderen fällen kann. Bewertungsschema für die sensorische Qualitätsprüfung. Höchste Wertigkeit, Geschmack. 5 Punkte und Höchstpunktzahl, Aroma der Benennung entsprechend. 4 Punkte, Aroma etwas abgeschwächt, nicht ganz abgerundet, etwas zu süß oder etwas zu wenig süß, leichter Kochgeschmack. 3 Punkte, überaromatisiert, Mangel an Aroma oder Säure oder Süße, zu süß, zu sauer, Kochgeschmack, leicht alt. 2 Punkte, brandig, malzig, alt, leicht metallisch, leicht kratzend. 1 Punkt, metallisch, kratzend, käsig. 0 Punkte, ranzig, muffig, seifig, vergoren, sauer, Fremdgeschmack und oder Fremdgeruch. Schließlich kam es dazu, dass unser Vater nicht mehr normal Eis essen konnte. Er nahm sich ein kleines Stück mit dem Löffel, ließ es langsam auf der Zunge zergehen, wälzte es im Mund, bis nichts mehr übrig war, und gab dann sein Urteil ab. Und nach jedem Prüfungstag waren wir zu Hause mit Verkosten dran. Und dann durften wir immer verkosten. Das war eigentlich schön. Dann gab es immer so eine Plastikschachtel mit einer Nummer drauf. Das sah alles sehr chemisch aus. Aber es war irgendwie was ganz Besonderes, dieses Eis zu verkosten, was noch nie vorher jemand gegessen hat. Und dann durfte man mal sagen, ob wir das toll finden oder nicht. Eis, das der Bewertung mit 5 oder 4 Punkten entsprochen und so ausgesehen hätte, wie es die Höchstpunktzahl vorgab, war nahezu nie in der Kaufhalle zu finden. Ab und an hätte man 3 Punkte geben können, aber in der Regel höchstens 1 bis 2. Irgendetwas, so hieß es immer, hatte die Kühlkette unterbrochen. Die Einhaltung der Kühlkette hätte schließlich eine funktionierende Wirtschaft vorausgesetzt. Eis wird hergestellt im Produktionsbetrieb. Es wird auf eine Kerntemperatur von minus 18 Grad gefroren. Das ist ein Standard, der gilt praktisch in allen Ländern. Das ist an sich die Grundforderung an jede Gefrierkonserve. Kerntemperatur minus 18 Grad nach Verlassen des Produktionsbetriebes. So, und dann wird das Eis jetzt praktisch eingelagert im Kühlhaus bei minus 18 Grad oder tiefer. Das ist das nächste Glied der Kühlkette, die Lagerung. Es kommt vom Kühlhaus aus in Verteilerkühlhäuser, die dann auch wieder die gleiche Temperatur haben müssen. Der Transport zwischen den einzelnen Lagerstätten erfolgt mit Fahrzeugen, die nach Möglichkeit auch die gleiche Temperatur gewährleisten sollen. Es soll also praktisch nicht zwischendurch wieder antauen oder erwärmt werden und dann wieder abgekühlt werden, weil jeder Temperaturanstieg mit Qualitätsveränderungen, insbesondere auch jetzt mit Strukturveränderungen verbunden ist, die sich alle ungünstig auf das Endprodukt auswirken. Zunächst musste das Eis aber erst einmal gut verpackt werden, um unaufgetaut in die Geschäfte zu kommen. Da sich die Rohstofflage in der DDR aber ständig änderte, mussten sich die Forscher immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Da haben wir eigentlich die tollsten wissenschaftlichen Leistungen in Anführungsstriche machen müssen von Jahr zu Jahr, indem plötzlich eben von den Rohstoffbilanzierungsorganen der staatlichen Plankommission festgelegt wurde, dass eben in diesem Jahr nur im Pergament verpackt werden darf. Plaste ist in keiner Weise vorhanden. Dann mussten wir also binnen weniger Monate die bekannten Butterabpackmaschinen, die Butter in Stücken formte, umgestellt werden auf Eiscreme, was ja nicht so ganz einfach war. Eiscreme ist ja viel empfindlicher als Butter, auch temperaturempfindlicher. Und es ist uns aber dann doch gelungen, in gewisser Weise Butterstücke mit Eiscreme-Inhalt in den Handel zu bringen, was dann zu diesen kuriosen Dingen führten. Die Kühlkette war durch fehlende Kühlfahrzeuge in keiner Weise geschlossen, sodass der Kunde dann halbweiche Eispackungen der Truhe entnahm und damit Mühe und Not die nach Hause brachte und dann dort essen konnte, was also in keiner Weise den Qualitätsansprüchen genügte. Wolfgang Pietschel, der über 20 Jahre als technischer Leiter bei Eismeier arbeitete, musste oft in der DDR herumfahren und das für die Produktion notwendige Verpackungsmaterial erst einmal suchen. Wenn das ging ja mit dem Papier weiter, das war Kautschuk beschichtet, wir hatten also ein ganz spezielles Papier. Der Kautschuk war auch ein Import und manchmal wurde der Waggon mit dem Kautschuk gesucht. Oder das Schiff war verschwunden. Solche Sachen hat es echt gegeben. Der Waggon ist irgendwo hier im Osten irgendwo abgestellt worden für Abstellgleis. Und wir sind selber hier mit durch die halbe DDR gefahren und haben unseren Waggon gesucht, damit er in der Papierfabrik ankam. Ja, der Kautschuk, der kam von irgendwo aus dem Busch. Und da war dann plötzlich mal weg. Da hat er zwar die Grenze überschritten, ist auch in Rostock abgeladen worden, aber der kam nie an. Eis schmilzt in der Sonne. War das Eis erst einmal verpackt, wurde es vom Hersteller zum zentralen Kühlhaus transportiert, was meist ohne große Probleme gelang. Für die Belieferung der einzelnen Verkaufsstellen fehlte es dann aber wieder, besonders bei den privaten Eisproduzenten, an geeigneten Kühlfahrzeugen. Es gab ja keine. Und der richtige Typ dafür, der greifbar gewesen wäre, war also der Barkas. Ich erinnere mich, dass wir einen Barkas aufgebaut hatten. Das war ursprünglich mal ein Ford. Und schließlich am Ende war es ein Barkas. Da waren also nicht mal weder das Steuerrad alt noch die Papiere waren alt. Sondern es war dann ein Barkas, der hinten einen Thermosaufsatz hatte, ungekühlt, sondern nur isoliert, sehr schön mit Reklame versehen und schließlich hatten wir es dann durch verschiedene Tauschaktionen, einmal haben wir ein Wartburg Camping getauscht gegen einen solchen Barkas mit Thermosaufsatz, der in einer Nordhäuser Bücherstube fuhr und ja nun, die brauchte ja nun weiß Gott kein isoliertes Fahrzeug und so hatten wir dann schließlich vier solche Fahrzeuge. Und da gab es dann solche kuriosen Festlegungen zwischen uns als wissenschaftlichen Institut in einzelnen Hygieneorganen der Bezirke, dass also die Kilometer ausgerechnet wurden mit pseudowissenschaftlichen Temperaturmessen, wie lange eine Wagenladung Eis transportiert werden kann, ohne dass das Eis auftaut. Das heißt, wir hatten eine Grenztemperatur von minus 10 Grad festgelegt. Und dann gab es eben so, dass wir bei unseren Erzeugnisgruppensitzungen in einzelnen Regionen sagten, zum Beispiel in Thüringen, also von Erfurt, vom Kühlhaus, darf gefahren werden bis Arnstadt. Und der Thüringer Wald kriegte dann kein Eis. Das war also ein weißer Fleck, weil ja bis dahin das nicht zu transportieren war. Und dann wurden versucht, sogenannte Depots aufzubauen mit kleinen Kühleinrichtungen, wo das Eis dann hingefahren wurde, wo es zwischengelagert wurde, von da aus wieder weiterverteilt wurde. Das klappte in einigen Kreisen recht gut, in anderen überhaupt nicht. Und so gab es also, dass es Regionen gab, sogenannte weiße Kreise, die nie ein Gramm Eis kriegten. War das Eis endlich in den Kaufhallen angekommen, dann wurde es dort oftmals lieblos, wer fühlte sich schon dafür verantwortlich, in die Kühltruhen geworfen, deren Innentemperatur durch mangelnde Qualität oder Pflege der Kühleinrichtungen wiederum nicht der Norm entsprach. Ja, es gehörte zu unserem Hobby, dass wir bei irgendwelchen privaten oder dienstlichen Gelegenheiten die Kaufhallen der HO oder des Konsums aufgesucht haben und haben die als Kunde getarnt in die Truhen geguckt, ob die Temperaturen stimmten. Wir hatten immer Thermometer dabei, ob die Truhen vereist waren, ob die Stapelmarken überschritten waren. Und ob das Eis oder die Gefrierkonserven aufgetaut oder angetaut waren. Und dann haben wir uns sehr oft in Gespräche mit dem Verkaufspersonal begeben und haben dort mit denen diskutiert, dass sie die Truhen besser pflegen sollen, die Ware besser pflegen und auf die Qualität besser achten sollten. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir trotteten mit unserem Einkaufswagen an den Regalen entlang und Vater legte heimlich sein Thermometer in eine der Truhen. Dann fuhren wir ein paar Runden durch die Kaufhalle am Süßwarenstand vorbei, prüften den Inhalt der Bierflaschen, indem wir sie falsch rumhielten und nach Schmutzpartikeln in der Flasche suchten, bis die erforderliche Zeit um war und Vater das Thermometer wieder herausholte. Das Ergebnis war meist katastrophal. Er schrieb daraufhin eine Broschüre für Verkäuferinnen über die Kühllagerung im Einzelhandel. Wir haben auch dann später nochmal Kontrollen gemacht und haben uns eingebildet, dass es besser geworden war. Ob das nun ein Ergebnis der Broschüre war oder ob es generell verbessert worden ist, sei dahingestellt. Eis, Eis, Eis, wie ist es heute heiß? Eis, Eis, Eis, wie läuft bei jedem Schweiß? Eis, Eis, Eis, so groß wie Golden Mais. Aber nicht nur der unbeschädigte Transport der Eiscreme und die Lagerung in den Geschäften war wichtig. Das Eis musste ja auch schmecken. Und da wich man je nach politischer und wirtschaftlicher Lage doch oft erheblich von den ursprünglichen Vorstellungen ab. Mit den neuen wissenschaftlichen Arbeiten hatten wir zwar die Grundlagen geschaffen, Produkte zu entwickeln, die den höheren Ansprüchen genügten, aber oft reichten ja die Rohstoffe dafür nicht aus. Es waren also in keiner Weise Obstprodukte da, um Obst-Speiseeis zu machen. Es fehlte an Aromastoffen. Es fehlte an anderen Zutaten. Das Einzige, was wir machten, war Vanilleeis und Schokoeis und ein bisschen Fruchteis. Und alle anderen Rezepturen, die wir entwickelt hatten, blieben oft in der Tischlade liegen, weil praktisch die Rohstoffe in keiner Weise beschaffbar waren. Importe waren streng verboten für Eiscreme. Die finanziellen Mittel an Devisen mussten ja für andere Dinge ausgegeben werden. Am schlimmsten war es Ende der 70er Jahre, als aufgrund einer Futterknappheit und nicht genehmigter Futterimporte in der DDR die Milchproduktion sank und das Milchfett für die Herstellung von Eiscreme nicht mehr ausreichte. Und in diesem einen Jahr, Ende der 70er Jahre, musste also hundertprozentig auf Margarine umgestellt werden. Und der Austausch von Butter gegen Margarine führte natürlich zu einer katastrophalen Qualität. Die Margarine ist eigentlich als Eiscremefett nicht gut geeignet. Und die Qualität sank also dann ganz deutlich. Das Eis schmeckte also nach der Sana-Margarine, die ja jeder noch von früher kennt, die es auch jetzt teilweise noch zum Backen gibt und zum Braten. Und die wurde dann in das Eis hineingefügt, in der gleichen Menge wie Butter. Und dann schmeckte eben das Eis nach Margarine. Und das war damals bezeichnend, trotz einer mangelnden Versorgung mit Eis blieben wir auf Eisbergen sitzen. Das heißt, die Bevölkerung nahm eben dieses nicht gut schmeckende Eis nicht an. Wir konnten ja nicht aus dem Vollen schöpfen. Beispielsweise die Fruchtzutaten. Da konnten sie manchmal nicht unterscheiden, ob das Erdbeer oder Himbeer war. Und das ist ja eigentlich skandalös. Denn ein Himbeeraroma ist ja so deutlich normalerweise von Erdbeeren zu unterscheiden. Aber das war eben nur rot. Häufig haben wir dann also auch Farbe mit verwandt, um die Sache, und haben es noch ein bisschen geschönt, durch Zitronensäure, damit es also wenigstens ein bisschen säuerlich noch schmeckte. Ne? Aber da konnten wir also doch nicht auf gute Rohstoffe zurückgreifen. Das war punktuell, wenn da mal bestimmte Importe kamen, war das dann mal möglich, aber es war eben nichts Dauerhaftes, auf was man zurückgreifen konnte. Gabriele Pietschel war Laborantin bei Eismeyer und an verschiedenen Versuchen zur Aromaverbesserung beteiligt. Wir haben also dann versucht, mit allen möglichen Aromen haben wir Versuche gemacht, aber sehr viel Verwertbares wurde zwar produziert, aber es schmeckte also nicht sehr besonders. Wir sind also heute auch noch gegen Aroma sehr allergisch. Man kann sagen, Aroma geschädigt. Also alles, was mit Aroma kommt, das fällt bei uns sofort raus. Also da legen wir auch persönlich, man kann sagen, also im Handel auch großen Wert drauf, dass es nicht irgendwelche Aromageschichten unter. Und das kommt viel auch jetzt aus der EG, wenn Produkte angeboten werden, zu billigen Preisen. Irgendwer muss ja der billige Preis kommen. Und da kommt man dann öfter hinter, dass es nur Farbe und Aroma ist. Also da haben sie bei uns eben immer ein bisschen Pech. Wir riechen das schön. Eisabstängel, Eis mit Becher. Ja, ja, ja. Eis mit Waffel, Eis mit Fächer. Ja, ja, ja. Wolfgang Pietschel hat als technischer Leiter miterlebt, wie es Eismeyer 1967 fertigbrachte, eine dänische Rundgefriermaschine, die auf der Messe ausgestellt war, in Leipzig zu behalten. Der Rundgefrierer konnte Stieleis herstellen, das Lieblingseis der DDR-Bürger. Vorbei war die Zeit, als die Frauen den Stiel noch mit der Hand ins Eis stecken mussten. Die Maschine wurde geliebt und behandelt wie ein Kind. Sie hatte sogar einen Namen, Rollo. Wolfgang Pietschel hat Rollo an die 100 Mal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Am Ende kannte er die Maschine in- und auswendig. Also man konnte gerade, ich will mal sagen, hier im, kann man sagen, der Eisgeschichte, aber man konnte was bewegen. Man konnte also sagen, ich habe solche Vorstellungen, ich habe das vor, wir haben ja alles Mögliche probiert. Wir waren ja schon so weit, hier einen Rundgefrierer nachzubauen. Wir haben da also mit Cosora Dresden damals schon Unterlagenzeichnungen gefertigt, da habe ich einen ganzen Stoß da gehabt. Aber als wir dann die Segmente, wo das Eis geformt wird, da Chrom Nickelstahl verlangt haben und reinen Nickel für die Tüllen wegen der Wärmeleitung, was anderes ist da nicht zu verwenden, da wurde von staatlicher Seite gestoppt, obwohl vorher der Auftrag da war. Da war also, da ist schon viel Geld geflossen in den Entwicklungsauftrag. Aber in dem Moment, wo sie Rohstoffe brauchten, die aus dem NSW kamen, da waren sie wieder am Anfang. Der Rundgefrierer lief fast 25 Jahre bei Eismeyer, ehe er nach Einstellung der Produktion nach Polen verkauft wurde. Für die dänischen Kollegen war es ein Kuriosum, als sie nach der Wende den Betrieb besuchten. Das Verwunderliche für diese Firmen war ja, dass die, sagen wir mal, so ein Rollo über 20 Jahre wartungsfrei gelaufen ist. Also ohne Ersatzteile, wo andere, man kann sagen, für Millionen Ersatzteile gekauft haben. Wir haben da sehr viel dran gearbeitet. Der ist eben, kann man sagen, 13 Stunden gelaufen am Tag. Also und hat auch viel gebracht. Wir haben am Tag einen Ausschuss gebracht, also 10.000 Stück ungefähr in der Stunde. Haben wir gemacht. 130.000, 140.000 haben wir eben in einer Schicht, also in zwei Schichten, Früh- und Spätschicht produziert. Da können Sie sich vorstellen, dass das ja auch eingepackt werden musste. Wir hatten keinen Zählautomat. Die Frauen haben immer 170 in einen Karton gepackt. Da können Sie sich vorstellen, wenn man dann immer mal Kartons nachgezählt hat, was es da für Reibereien gab. Ich bin zwar mit Eis aufgewachsen, in einem Eisbetrieb war ich aber nie. In den Eisfabriken haben fast nur Frauen gearbeitet. Es war eine schwere und schlecht bezahlte Tätigkeit. Die Arbeitsbedingungen waren aber verglichen mit denen in anderen Industriezweigen noch relativ gut, da es nur das Zweischichtsystem gab. Eine gute Arbeiterin ging in den 80er Jahren mit nur etwa 700 Mark nach Hause. Margot Sido hat sich langsam hochgearbeitet. Am Ende war sie Produktionsleiterin. Es war alles schön, aber eben für die Frauen ein sehr, sehr schwerer Arbeitsgang, weil wir ja technische Hilfsmittel, um abladen zu können, haben wir ja nicht gehabt. Und da können Sie sich vorstellen, wenn die Frauen, wir haben manchmal 11 Tonnen Milchpulver mit einmal gekriegt und jeder Sack hat 25 Kilo gewogen. Und das haben die Frauen dann abgeladen. Das waren manchmal 470 Säcke. So, und wenn wir das nur abgeladen haben, dann können Sie sich vorstellen, wie dann heute die Wirbelsäule aussieht. Trotz der vollautomatischen Maschine mussten jeden Tag 600 Kilogramm Zutaten in den Kessel per Hand mit einem Schneebesen eingerührt werden. Für Männer war der Verdienst zu niedrig Und sich die Finger mit Lebensmitteln schmutzig zu machen, gehörte nach ihrem Verständnis auch nicht zu ihren Arbeiten. Ein Mann dazu zu überreden, den ganzen Tag Stieleis zu zählen, also das ist schon ein Weltwunder. Und die sollten dann auch mal auf dem Rollo, also oben drauf stehen und das Eis rausziehen. Aber es hat eben keiner fertig gebracht, da eben längere Zeit auszuhalten. Ein Mann direkt mit in der Brigade. Auch so gerade so die schweren Arbeiten, so Schokolade einrühren oder so, das war eben ein Unding für Männer. Wir haben auch in der Mixküche versucht, Männer. Habt auch mal so ein älterer Herr, der war eine ganze Zeit lang da. Aber so richtig dann, und wenn es ums Reinemachen ging, und es war ja sehr viel Reinigungszeit dabei, es muss ja. Das war natürlich immer ein rotes Tuch für die Männer, ist ganz klar, wenn sie sich dann die Gummischürze ummachen mussten und dann Stiefeln anziehen und so, das war schon ein Problem. Da war dann nichts drin für Männer. Eis, Eis, Eis. Eis, es ist ja viel zu heiß. Gabriele Pietschel musste die jeweiligen Chargen auf Keime untersuchen. Und wenn kleine rote Pünktchen auf den Platten waren, dann wurde die gesamte Charge hier sichergestellt, dann wurden aus einzelnen Kartons Proben gezogen. Dann haben wir zum Teil nochmal eine Nachuntersuchung gemacht oder das Hygieneinstitut. Und da wurde dann entschieden. Die hatten dann ein bisschen höhere Grenzwerte noch, um das Ganze wieder freizugeben oder auch nicht. Oder wir haben, wenn es Sachen waren, was umzuarbeiten ging, konnte das auch nochmal umgearbeitet werden. Wenn das jetzt also ein reines Vanilleeis war, konnte das nochmal aufgekocht werden. Konnte nochmal wieder neu verarbeitet werden, wurde dann nochmal untersucht und das war eigentlich dann auch in Ordnung hinterher. Es gab dann manchmal Chargen, wenn es zu hoch war, gab es keine Genehmigung der Umarbeitung, dann kam die Weisung zu vernichten direkt. Das ist man zwar oft umgangen, oder besser gesagt schon die Behörden haben es versucht, weil ja trotzdem die Rohstoffe weg waren. Ja, aber es war dann doch mal, wenn irgendwas war, dann hieß es vernichten und dann ging es in die Schweinemast. Und dann wurde das mit unters Futter gemengt. Da durfte aber auch nur eine gewisse Menge mit runter gemischt werden, weil es dann zu fettig wurde. Also, dass den Schweinen dann auch nicht bekommen. Da hat es auch mal Probleme gegeben. Es wurde zwar immer richtig sauber gemacht, aber es gab eben immer mal Momente, wo es eben doch mal nicht so. Man konnte ja nur nicht in jeden Winkel und nachschauen. Und da haben wir eben auch viel gehabt, wo man gesagt hat, jetzt ist die Charge gesperrt, was machen wir nur damit? Da haben wir uns dann was ganz Schlaues einfallen lassen, um das Eis wieder zu verwerten. Hat man das Eis, haben wir dann vom Stiel entfernt. Sie müssen sich ja vorstellen, war ja überall ein Holzstiel drin. Und der durfte ja nun nicht nochmal aufgekocht werden. So, da haben wir wie so eine Wäscherolle, wissen Sie, da haben wir das Eis so durchgezogen, dass der Stiel rauskam. Und dann haben wir nur den ganzen Quadrisch wieder aufgekocht. Und dann Schokoladeneis draus gemacht. Es ist auch keiner dran gestorben. Es ist auch manchmal, wir hatten ja hinten einen Scherbelberg, hieß das von Leipzig, also den Müllkippe. Dort haben wir manchmal auch einen ganzen LKW hochgefahren. Da gab es eine Weisung, dass dort mit der Planierrabe dann drüber weggefahren wurde und unterging. Also so schnell konnten sie gar nicht gucken, wie diese Kippenarbeiter da oben jeder Karton unterm Arm weggetragen hatten. Und ich habe also von niemandem gehört, der krank geworden ist. Die leben heute alle noch. Anfang der 80er Jahre begriff man endlich, dass man nicht nur ausschließlich mit volkseigenen Betrieben den Bedarf an Eiscreme decken konnte. In den einzelnen Bezirken wurden kleine Handwerksbetriebe auf privater Basis genehmigt. Wolfgang Riemer nutzte die Gunst der Stunde und machte sich selbstständig. Tagsüber produzierte er Eis, abends spielte er in einer Jazzband Saxophon und Klarinette. Den Eisbetrieb hat er 1989 aufgegeben. Er ist über Ungarn in den Westen gegangen. Jazz macht er heute noch. Ja, das war natürlich gar nicht so einfach, denn das war eine Produktion in einem Mietshaus und die hygienischen Bedingungen waren nicht die besten. Ich musste also erstmal alles rausreißen, alles neu und da wurde mir erst bewusst, was das heißt, unter den damaligen Umständen eine Eisproduktion aufzubauen, die allen hygienischen Anforderungen auch standhielt. Und manchmal war es eben der gute Kontakt zum Nachbar, zum Mitbewerber, wenn man will, zum vielleicht Konkurrenten damals, aber so. Aber in den knappen Situationen halfen wir uns untereinander. Das muss ich mal eigentlich sagen. Denn jeder kam mal in diese Situation, dass er irgendwo was nicht bekam. Ob das Waffeln waren oder ob das Becher waren oder Verpackungsmittel allgemein oder eben Eispulver oder Aromen oder irgendwas. Es fehlte irgendwie immer was und jeder kam mal in die Verlegenheit. Niemand war also so unabhängig, dass er den anderen nicht brauchte. Zwar gab es keine wirkliche Konkurrenz, weil Eis überall gekauft wurde und man sich die Märkte geteilt hatte. Aber ab und an gab es doch Animositäten untereinander. Wir trafen uns also allmonatlich im Backwarenkombinat in der Saarbrücker Straße im Labor. Und da war es üblich, dass alle eisproduzierenden Betriebe ein Sortiment mitbrachten, was in Verwahrung vom Laborleiter genommen wurde und wirklich anonym zur Eisverprobung auf den runden Tisch gestellt. Dann war es natürlich ganz köstlich. Jeder kannte ja eigentlich sein Eis und meist auch das Eis des anderen. Wie da so Kleinkriege ausgefochten wurden. Wie wenn also der Nachbar jetzt sieht, aha, das Eis des anderen ist jetzt dran, eine schlechte Note zog und der natürlich in Reaktion darauf eine noch schlechtere zog. Es war köstlich. Aber da das System so war, dass das beste und das schlechteste Ergebnis als Streichwert genommen waren, so gab es irgendwie doch wieder irgendwie eine Gerechtigkeit. Und man konnte bei 7 doch recht neutralen Beobachtern und Verkostern doch etwa ein ordentliches Ergebnis herauskriegen. Aber letztlich ist Wolfgang Riemer mit seinem Unternehmen doch gescheitert. Allerdings aus ganz anderen Gründen. Ja, meine Entwicklung nahm aber den Verlauf, dass ich auch mit diversen politischen Problemen konfrontiert wurde. Und als in der Gethsemane-Kirche eines Tages Leute standen für Frieden, schaffen ohne Waffen, mit einer Kerze in der Hand, schweigend, und die von der Straße weg verhaftet wurden, da war ich so entrüstet und enttäuscht über diesen sonst als so human sich darstellenden Staat, dass ich zu dem Pfarrer hinging und ihm sagte, also wenn hier Leute in Not geraten durch diese Geschichte, schickt sie zu mir, ich gebe ihnen Arbeit. Und so war es dann auch. Dann kamen eines Tages die Frauen mit ihren Kindern, klopften an meine Türen. Ich komme von dem Pfarrer. Kann ich ein bisschen arbeiten bei ihnen? Naja, das habe ich gemacht. Und dann irgendwann stellte sich natürlich auch heraus, dass aus diesem Grunde Ausreiseanträge gestellt wurden. Und 1987 so, da war es dann so, dass ich so richtig massive Vorwürfe hörte, also die dahin gingen, wir wissen ganz genau, welche Leute sie beschäftigen und wir bestimmen hier, wer hier produziert. Und auf ganz elegante Weise hat man mir dann meine Existenz praktisch so langsam tot gemacht, indem man mir keine notwendigen Verpackungsmittel lieferte. Und ich dann auch praktisch keine Leute mehr beschäftigen konnte. Eispulver wurde mir nicht mehr geliefert in den Mengen, die ich brauchte und konnte dadurch auch nicht mehr Leute beschäftigen. Und eines Tages habe ich dann den Entschluss gefasst, das Land zu verlassen, was mir sehr, sehr schwer fiel. Zum Ende der DDR existierten 78 Eiscremebetriebe. 1990 entstand eine kurze Euphorie, weil man glaubte, jetzt endlich das Eis machen zu können, das man schon immer machen wollte. Spätestens mit der Währungsunion war diese Hoffnung dahin. Die meisten der 78 Eiscremebetriebe gibt es heute nicht mehr. Und von denen, die geblieben sind, produziert heute keiner mehr Eis. Auch meine Schwester, inzwischen erwachsen, aß nur noch das Eis, das sie wollte. Und das kam aus dem Westen. Also da bekam man, also ich zumindest gar nicht so doll mit, dass jetzt erstmal das Eis, das DDR-Eis weg ist. Denn man hat es irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht gewollt. Also man wollte alles Neue ausprobieren. Und weiß noch, da sind wir zum ersten Mal nach Dänemark gefahren, das war 1990. Und da waren wir in Schwerin und sind um den Schweriner See gelaufen und da war an jeder Ecke so eine Bude. Und an jeder Bude habe ich mir zwei Eis geholt. So zum Beispiel so ein Sky-Eis und so ein Bounty-Eis, was ich nie wieder essen würde. Und habe dieses Zeug so richtig reingeschlungen. Und dann in Dänemark genauso. Also richtig dieses Langnese und Schöller-Eis, so richtig so ganz, ganz massiv, also richtig gefressen. Und dann kam natürlich auch nach der Währungsunion ein Zusammenbruch dadurch, dass die Bevölkerung der ehemaligen DDR die eigenen Erzeugnisse nicht mehr akzeptierte. Und zwar mit der Begründung, dass sie das also nur 40 Jahre gegessen hätten und dann wollten sie mal was anderes haben. Ein durchaus verständlicher Wunsch, aber ein Wunsch, der in der Durchsetzung gefährliche Folgen hatte, nämlich zum Zusammenbruch der meisten dieser Betriebe führte. Und ich habe hier am 27. Juli 1990 die Produktion von Hexensplitter einstellen müssen, weil wir keinen Absatz mehr hatten. Wir haben ja dann selber Eis verkauft. Die Frauen, die dann noch übrig geblieben sind, da haben wir eben Eisstände gemacht. Aber was nützte denn das? Da stand eben hier stand Eismeier und dahinter stand Schöller. Und wo sind die Leute hingegangen? Zu Schöller. Ich bin dann eben auch in die Kaufhallen gegangen nach der Wende und habe eben dort versucht, unser Eis anzubieten. Aber wie gesagt, da wurde eben auch der Verkaufsstellenleiter in Kaufhallen hat gesagt, 40 Jahre haben wir ihr Eis gegessen, also jetzt wollen wir mal was anderes haben. Die volkseigenen Betriebe, die aus Familienunternehmen hervorgegangen waren, versuchten sich zu privatisieren und Kontakt zu Firmen aus dem Westen aufzunehmen. Auch Hans-Dieter Werther wollte seinen Eisbetrieb retten. Zum 1. Juli 1990 wurde der VEB Nordeis Nordhausen eine GmbH im 100%igen Eigentum der Treuhandanstalt. Erstmal wurden größte Teil der Arbeitskräfte wurde abgebaut. Wir waren am Ende dann nur noch 10. Wir haben 1990 versucht, mit der Nordeis verschiedene Produkte herzustellen und auch im Verkauf zu testen. Wir haben aus der Goldenen Aue Rotkohl, Rosenkohl aufgekauft und zu Großverbraucherverpackungen als Tiefkühlkost verarbeitet. Wir haben hier Versuchsproduktionen von Pizza, Hefeklößen und dergleichen gemacht, also Teigfrostlinge hergestellt. Aber es fehlte uns doch letzten Endes die Kundschaft dazu. Die Märkte brachten ihre Lieferanten aus den alten Bundesländern mit und brauchten im Prinzip die Hersteller, die übrig gebliebenen Hersteller nicht. Nordeis ging in die Gesamtvollstreckung. Der Betrieb war nicht mehr zu retten. Hans-Dieter Werther hatte Glück im Unglück. Nun kam eines Tages, und das ist also immer eigentlich eine seltsame Geschichte, ein bisschen Glück muss man auch im Geschäftsleben haben, kam ein Großkunde und fragte an, könnt ihr denn Hefeklöße liefern, tiefgefrorene Hefeklöße? Nun hatten wir ja damit etwas experimentiert und ich habe also mit dieser neuen Familienfirma habe ich dann zugeschlagen und habe dieses Produkt hergestellt. Und das war also der Anfang vom jetzigen Status. Wir machen also tiefgefrorene Hefeklöße. Schokolade, Eiscreme, Vanille, Banane, alles Paletti! Auch Wolfgang Pietschel war unterwegs, um neue Partner zu finden. Es sind Verhandlungen mit Schöller gewesen. Also der Theo Schöller ist selbst hier im Betrieb gewesen, hat sich das angeschaut. Aber die haben eben alle zwar Versprechungen gemacht, und nachdem wir konkret gefordert hatten, dass sie eine Produktionsübernahme schriftlich bestätigen, sind sie dann zurückgetreten. Die Treuhand hat auch nicht richtig mitgespielt. Wir wollten ja damals uns mit Dänemark zusammentun. Die wollten auch, da gab es immer so auch ein Hin und Her mit der Treuhand, die nicht so richtig wollten, wahrscheinlich nicht ins Ausland verkaufen. Denn Dänemark wollte hier produzieren. Die haben nämlich hier gestanden mit zwei Aktenkoffern voller Geld. Die Treuhand hat es fertiggebracht, den Umlaufmittelkredit, die Bürgschaft zu kündigen, ohne dass man uns etwas davon gesagt hat. Wir haben es also nicht gewusst. Wir haben es über unsere Kunden erfahren, weil plötzlich unsere Schecks geplatzt sind und die Banken unsere Schecks nicht eingelöst haben. Wir haben also unsere Ware nicht mehr bezahlen können. Dann haben wir daraufhin haben wir die Bank angerufen, sprich die Deutsche Bank, bei der wir damals waren. Die haben uns das mitgeteilt, dass die Treuhand das gekündigt hat, was wir bis dato noch gar nicht wussten, so dass wir eigentlich nur unmittelbar vor dem Konkurs standen. Daraufhin haben wir uns ja selbst mit die Firma Unifood gesucht. Wir haben damals nicht gewusst, was für eine linke Firma ist. Die haben den Betrieb von der Treuhand für eine Mark bekommen und eine Entschuldung dazu, noch einmal eine 750.000 ungefähr. Damit sollten die Kredite abgezahlt werden oder auch nicht, oder die Kredite ein, was die Firma Unifood nicht getan hat. Damit ist ja Herr Mayer an den Krediten hängen geblieben, was eben dann zu schwerwiegenden Folgen geführt hat. Vor allen Dingen, nachdem die Firma Unifood Konkurs angemeldet hat. Also die Treuhand, die hat hier schon eine große Aktie dran, dass es den Betrieb nicht mehr gibt. Von wem sie gesponsert worden sind, dass sie so gearbeitet haben, weiß ich nicht. Da möchte ich mich in Schweigen hüllen. Aber ich bin mir fast sicher, dass da irgendeine Große dahinter gesteckt hat. Im Betrieb wurden inzwischen Unmengen von Eis weggeschmissen. Denn in den alten Bundesländern wurde das Eis nicht gelistet und in den neuen nicht gekauft. Die großen waren immer eher da. Wir sind einmal gelistet worden bei der Firma Marktkauf. Wir haben dort auch die Truhen hingeschafft. Unsere Truhen, das war damals der Trend, auch wir führen Ostprodukte. Die wurden dann so schön hingestellt, dass man eigentlich an die Truhen gar nicht rankam. Die waren nämlich, hier stand unsere Truhe, hier stand eine Langnese-Truhe, hier stand eine Scheller-Truhe, hier ringsherum alles andere. So, dass sie eigentlich hätten, wenn sie so einen Stil Eis gewollt hätten, wären sie gar nicht in die Truhe gekommen. 1994 hörte Eismeier mit der Eisproduktion auf und wurde ein Handelsbetrieb, von Wolfgang Pietschel geleitet. Margot Sido war eine der letzten, die gehen musste, weil Produktionsarbeiterinnen nicht mehr gebraucht wurden. Sie bekommt heute 570 Mark Arbeitslosengeld, denn eine Abfindung bekam sie im Gegensatz zu denen, die 3 Jahre vorher entlassen worden waren, nicht mehr. Die Treuhand hatte mit dem Betrieb nichts mehr zu tun. Wir haben es eigentlich durch den Betriebsrat, der hat uns darauf hingewiesen, sagte, also hört mal her, ihr paar, die noch da seid, es ist aus und ihr kriegt im Oktober eure Kündigung. Naja, und dann ist der Herr Peter Mayer halt gekommen und da haben wir unsere Kündigung gekriegt und das war's. Und da haben wir immer gesagt, vielleicht ist es nicht das letzte Mal, wir haben auch unseren Kittel noch im Schrank hängen lassen. Kein Dankeschön, kein Wiedersehen. Der Produktionsbereich bei Eismeier ist verwaist. Hier wird niemand mehr produzieren. Auch das Forschungsinstitut unseres Vaters überlebte nicht. Am 31.01.1991 wurde es trotz positiver Gutachten abgewickelt. Wir haben wochenlang uns auf diese Prüfung vorbereitet, haben also das Institut auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben vorher einige Experten aus westlichen Instituten zu uns kommen lassen, die uns Hinweise gaben, wie wir uns darauf vorbereiten sollten. Unter anderem solche kuriosen Dinge. Es wurde uns angeraten, aus dem Labor die Spiegel zu entfernen, weil es nicht üblich wäre, dass sich Laborantinnen im Spiegel angucken und frisieren, wenn sie arbeiten. Es wurden aus dem Labor die Blumen entfernt, weil das ungünstig wäre für einen exakten Laborbetrieb und ähnliche Dinge, die wir vorher gar nicht kannten und auch in keiner Weise einsehen konnten, haben es aber dann doch so gemacht. Und die ganze Sache erinnerte uns sehr stark an einen Besuch von Politbüromitgliedern in unserem Institut in den 70er Jahren, als auch vorher eine Kommission durch das Institut ging und uns darauf hinwies, was hingehängt werden soll, was abgehängt werden soll. Also Staatsratsvorsitzender musste da hängen, alle anderen Bilder mussten weg. Lenin war sehr erwünscht, Blumenbilder sollten nicht da hängen. Und dieser Art erinnerte uns dieses Vorgehen an die damalige Sache sehr stark. Der größte Verlust oder größte Schmerz für ihn war, dass er so innerhalb von einem Jahr so dieses Forschungsinstitut verloren hat, also wo er 30 Jahre gearbeitet hat und jeden Schnipsel, jeden Winkel kannte, dieses Haus. Also das war für uns auch, also für mich so ein richtiges Zuhause. Also ich spüre noch diesen Geruch der Gänge. Ich hatte das Glück, wenn man so will, in Anführungsstrichen, zum Leiter der Abwicklung ernannt zu werden für unser Institut. Ich konnte noch 2 Monate länger dort arbeiten und Gehalt beziehen. Die letzten Wochen waren damit gefüllt, die einzelnen Materialien zu verschrotten, das heißt Container zu bestellen, Container zu beladen, also reine handwerkliche Arbeit, die Container auf die verschiedensten Müllkippen zu fahren und die Dinge, die noch verwendungsfähig waren, anderen Einrichtungen anzubieten, so wie zum Beispiel Chemikalien, einigen Instituten oder Labors des Landes Sachsen-Anhalt oder Glasgeräte in ähnlicher Richtung. Die Kühlgeräte wurden entsorgt von einem Entsorgungsbetrieb, die Kältemittel wurden abgesaugt und die eigentlichen Metallteile der Anlagen wurden dann verschrottet. Unser Vater ging mit 55 Jahren in den Vorruhestand. Aber Ruhe gab er eigentlich nicht. Mit 4 anderen ehemaligen Kollegen aus seinem Institut gründete er einen Verein, das Forschungslabor für Speiseeis und Tiefkühlkost. Und manchmal machen sie nur für sich selbst Eis. Und zwar das, was ihrem ehemals utopischen Standard entspricht. Hit the bottom on ice cream, rock, baby, rock. Now ice cream, you scream. Hit the bottom on ice cream, rock. Eiszeit. Die Geschichte der Eiscreme-Produktion in der DDR. Feature von Annette Gröschner. Redaktion Holger Jackisch. Es sprachen Susanne Tiede und Axel Thielmann. Im Originalton waren zu hören Nadja Gröschner, Peter Gröschner, Wolfgang und Gabriele Pietschel, Wolfgang Riemer, Ingrid Selmer, Margot Sidow und Hans-Dieter Werther. Schnitt Robert Baldowski, Ton Hans Blache. Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996.